blitzartig schweigende Mehrheit der vielen anonymen Alkoholiker. Ich spiel mal jetzt ein Requiem. Da werde ich sogar zum Todesinstrument greifen. Und dann gucken wir rum. Will ich meine Trinke? Der Josef hat schon intoniert. Würde. Morgens in der Frühe bereits aufbäumen. Doch nach dem ersten wohlgefüllten Glase presst ein Rülpser das Ethanol in die rote Nase. Speiseröhrenkrampfadern schwellen leicht an. Das ist egal, solange man Currywurst noch runterkriegen kann. Komm, erster Schluck, erfreue mit deiner Wärme des Trinkers Magen. Gib ihm einen Ruck, den täglichen Stress mit Fassung zu ertragen. Gib ihm die Kraft, geradeaus zu sehen, lass diese Ruine als neues Haus erstehen. Enthebe ihn seiner öden Einsamkeit, lass ihn grünen wie den Tannenbaum zur schönen Weihnachtszeit. Und sie singen nicht jubilieren. 3, 4. Haut geh mal gar nicht mehr. Den Prost. Ja, nachdem wir vorhin so illegal waren, beschäftigen wir uns jetzt weiter mit legalen Drogen. Eine davon, die schmeckt dir nicht, die riecht dir nicht, aber ihr habt sie alle, ihr nehmt sie alle permanent. Obwohl ihr es gar nicht manchmal wissen wollt, manchmal. Nämlich die radioaktive Strahlung, die allgegenwärtig ist.